immer Leute, die dich lieben und die an dich glauben. Wenn ich dich ansehe, wenn ich dich wirklich ansehe, zerbricht mir das Herz. Es ist wirklich krass, dieser Schmerz, Bruder, ich fühle ihn. Du warst nicht für mich da, keiner war für mich da, keiner war für mich da. Nur du warst für mich der Bruder, dafür danke ich dir. Für all diese Zeiten, die du mit mir durchgemacht hast. Auch den Schmerz, auch den Frust, auch mit mir geweint. Hast schon gesagt, Bruder, das wird schon. Hast schon gesagt, Bruder, das wird schon. Hast schon gesagt, Bruder, das wird schon. Es ist ganz schön kompliziert, es ist kaum zu verstehen. Es ist eine Welt, wo es keine Hoffnung gibt. Bitte gib mir nur die Liebe, die ich brauch, Bruder. Sei für mich ein Bruder, sei immer für mich da. Rede nicht einfach nur so große Worte, sag es wirklich wahr. Wenn du wirklich anstelle bist und wenn ich gerade das Problem gerade habe und sie vor mir stehen, bist du zur Stelle da. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, weil du der Bruder warst, der mir gefehlt hat, der gefehlt hat. Hast schon gesagt, Bruder, das wird schon. Du warst nicht für mich da, keiner war für mich da, keiner war für mich da. Nur du warst für mich der Bruder, dafür danke ich dir. Für all diese Zeiten, die du mit mir durchgemacht hast. Auch den Schmerz, auch den Frust, auch mit mir geweint. Hast schon gesagt, Bruder, das wird schon. Hast schon gesagt, Bruder, das wird schon. Hast schon gesagt, Bruder, das wird schon. Irgendwann mal wirst du es auch spüren. Und eines Tages wird's kommen. Dieses schöne Gefühl, dieses gute Gefühl, ein guter Junge zu sein und wirklich alles ändern zu können. Wann kommt der Tag, an dem sich dieses Wetter ändert, an dem alles wieder gerade wird, in dem wir sagen können: Hast schon gesagt, Bruder, es wird schon. Hast schon gesagt, Bruder, es wird schon. Du warst nicht für mich da, keiner war für mich da, keiner war für mich da. Nur du warst für mich der Bruder, dafür danke ich dir. Für all diese Zeiten, die du mit mir durchgemacht hast. Auch den Schmerz, auch den Frust, auch mit mir geweint. Hast schon gesagt, Bruder, es wird schon. Hast schon gesagt, Bruder, es wird schon. Hast schon gesagt, hast schon gesagt, hast schon gesagt, hast schon gesagt, Bruder, es wird schon.